hast du verloren in irgendeiner Diskothek oder auf irgendeinem Hauptbahnhof in irgendeiner Stadt in der Bundesrepublik. Und dann fällt dir wieder ein, wie das war. Thank you.